Ich möchte heute über das Sprachengebet sprechen. Das wird euch sehr helfen, ganz gleich, ob es um Stress, Ängste, Sorgen, Panikattacken oder körperliche Schwächen, chronische Leiden oder Krankheiten geht. Das Reden in Zungen ist ein Geschenk von Gott. Und hier und dort werdet ihr mich sagen hören, dass es eine Waffe von Gott ist oder ein vom Himmel erschaffenes Instrument. Es ist so erstaunlich. Wenn Gott uns etwas gibt, haben wir unzählige Möglichkeiten, es einzusetzen. Sauerstoff zum Beispiel nutzen wir natürlich, um zu leben, um ihn in unsere Lungen einzuatmen. Stimmt's? Er kann Maschinen antreiben, Fahrzeuge oder pneumatische Bohrer. Das Wort Pneuma bedeutet Luft, Wind. Und der Wind kann Schiffe und Boote antreiben und noch unzählige andere Dinge tun. Und die Luft ist nur eine der Schöpfungen Gottes. Richtig? Wenn der Mensch eine Sache erschafft, muss er noch mehrere andere Dinge erschaffen, um sie dauerhaft betreiben zu können. Wie euer Smartphone. Wenn ihr euer Smartphone auf Reisen oder wo auch immer dabei habt, müsst ihr auch ein Ladegerät dabei haben, stimmt's? Der Mensch hat den Computer erschaffen, aber ihr müsst auch alle möglichen Zubehörteile dabei haben. Deshalb sieht es, wenn ich auf Reisen bin, in meinem Hotelzimmer immer aus wie in einem Krankenhauszimmer. Überall liegen Kabel herum und ich habe ein spezielles Licht dabei. Das Licht in Hotelzimmern ist furchtbar. Ich glaube, die Zimmer sollen romantisch sein, oder? Aber wenn Pastor Daniel, Pastor Lawrence und manchmal auch Pastor Mark in meinem Zimmer sind, ist das definitiv nicht romantisch. Aber sie wissen, dass es in diesem Licht schwer für mich ist, meine Predigten und so weiter für meine Konferenzen vorzubereiten. Deshalb bringen sie immer eine Lampe für mich mit, damit ich es leichter habe. Es liegen also überall viele Mehrfachsteckdosen und Kabel herum, weil es so vieles gibt, das geladen werden muss. Stimmt's? Das ist die Schöpfung des Menschen. Es ist vieles nötig, um es am Laufen zu halten. Gott erschafft eine Sache und sie hat viele Einsatzmöglichkeiten. Gott ist ein Geber. Gott schenkt euch die Gabe der Zungenrede. Ich spreche heute über die Wohltat, von der ich glaube, dass sie vielen von uns geraubt wurde. Vielleicht hattet ihr dieses Wort in euch, aber der Teufel hat es euch weggenommen. Das Erste, was der Teufel tut, ist, euch dieses Wort zu rauben. Aber das Beten in neuen Sprachen bringt viele Wohltaten mit sich. Ich habe noch mehr Predigten zu diesem Thema, aber nehmen wir mal an, ihr betet für euer Kind. Euer Kind ist zur Schule gegangen. Sie hat diese Woche wieder angefangen, stimmt's? Manche Eltern sagen Halleluja. Euer Kind ist also zur Schule gegangen und ihr betet. Und plötzlich verändert sich euer Gebet. Ihr betet in eurer Muttersprache, ihr versteht, was ihr sagt. Und dann gibt euch der Heilige Geist eine Vision über einen bevorstehenden Unfall, der eurem Kind passieren könnte. Und natürlich betet ihr sofort für seinen Schutz, richtig? Aber nicht nur das. So wie wir Menschen gemacht sind, wird euch das Gebet nicht reichen. Ihr werdet sagen, diese Woche gehst du nicht in die Schule. Warum? Ihr fürchtet euch aufgrund dessen, was ihr jetzt wisst. Manchmal kann euch das, was ihr wisst, Angst machen. Aber nun stellt euch vor, ihr betet in einer Sprache, die ihr gar nicht versteht. Der Teufel hat geplant, euer Kind zu verletzen und hat einen Betrunkenen auf den Weg geschickt. Der Teufel hat arrangiert, dass er genau an diesem Tag und zu der Uhrzeit, zu der euer Kind aus dem Haus kommt, da ist. Er hat alles vorbereitet und ihr betet und singt. Ich bete für mein Kind, Herr. Ich bete, dass der betrunkene Autofahrer nicht genau dann vorbeifährt, wenn mein Kind aus dem Haus kommt, Vater, in Jesu Namen. Und ihr singt, ihr seid glücklich, fangt an zu kochen, wechselt Windeln oder geht zur Arbeit. Ihr geht mit eurer Aktentasche die Straße entlang und betet für euer Kind, das in dieser Woche in Gefahr ist. Und ihr wisst es nicht einmal. Was reibt euch nun mehr auf? Das erste Gebet in eurer Sprache oder das Gebet im Geist? Natürlich das in eurer Sprache, stimmt's? Denn ihr betet für eure Zukunft, aber ihr wisst nicht, was passiert. Ich kann euch nicht sagen, wie Gott mir diese Botschaft der Gnade gegeben hat oder mich, während ich in Zungen gebetet habe, das Evangelium der Gnade hat neu entdecken lassen. Hätte Gott mir schon während meiner Schulzeit gesagt, dass ich über das Fernsehen und andere Medien buchstäblich zu Millionen Menschen auf der ganzen Welt sprechen würde, hätte ich mich definitiv davor gedrückt. Ich hätte nicht im Dienst stehen wollen, weil ich mich vor Menschenmengen fürchtete. Aber ich habe gelernt, in Zungen zu beten. Ich betete für meine Zukunft. Und als ich eines Tages vor tausenden Menschen stand, sagte Gott, dafür hast du vor 10, 20 Jahren gebetet. Wenn wir also im Geist beten, beten wir über die Schranken und Grenzen unseres Wissens hinaus. Ihr könnt für die Zukunft beten. Ihr könnt sogar für die Vergangenheit beten, wenn damals eine Furcht eingesetzt hat, mit der ihr euch noch heute herumschlagt. Ihr kommt nicht einfach gegen sie an. Ihr könnt diese Furchtsamkeit nicht abschütteln. Und Gott, der Heilige Geist, hilft euch, euch nach ihm auszustrecken und heilt diesen Teil von euch. Und Gott kann eure Zukunft berühren, weil er zeitlos ist. Er ist unabhängig von der Zeit, weil er die Zeit erschaffen hat. Deshalb war das Kreuz aus Gottes Sicht erst gestern. Es muss Frische da sein, wenn ihr das Abendmahl einnehmt. Es geht nicht um etwas, das 2000 Jahre her ist. Das ist nur die Sprache und das Zeitverständnis der Menschen. Gott lebt außerhalb der Zeit. Hört, Freunde, ich konzentriere mich heute auf eine Wohltat des Sprachengebets, nicht auf die Fürbitte. Die Wohltat des Sprachengebets besteht darin, dass es euren Körper dauerhaft aufbaut, sodass Stress, Sorgen, Furcht, Besorgnis und Panikattacken keinen Raum mehr haben und nicht mehr über euch und euer Leben siegen können. Ihr könnt von Süchten befreit werden und sogar von körperlichen Schwächen. Seid ihr bereit? Können wir uns zuerst auf diesen Punkt konzentrieren? In naher Zukunft werden wir uns dann die anderen Wohltaten ansehen. Wie ich schon sagte, diese Gabe bringt unzählige wunderbare Wohltaten mit sich. In manchen Konfessionen heißt es, bete nicht in Zungen, das ist vom Teufel. Wenn du das tust, betest du zum Teufel. Aber ihr müsst nur 1. Korinther 14, Verse 2 und 3 lesen. Da heißt es ganz klar, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Nicht für den Teufel, sondern für Gott. Und dieselben Menschen sagen, wir müssen uns nach Gottes Wort, nach der Bibel richten. Die Bibel sagt, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Ihr habt eine Hotline direkt zu Gott persönlich. Halleluja. Deshalb schiebt alle menschlichen Meinungen, alle konfessionellen Vorurteile beiseite und konzentriert euch auf Gottes Wort. Ruht. Jesus sagte, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Sie werden in neuen Sprachen reden, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das wirkt alles zusammen. Menschen, die nicht an das Sprachengebet glauben, werden auch nicht sehen, dass die Gabe der Heilung funktioniert. In ihrem Dienst werden die Kranken nicht geheilt. Deshalb müssen sie irgendwelche Erklärungen dazu finden, stimmt's? Aber es wirkt alles zusammen. Die, die an das Sprachengebet glauben, sehen viele Heilungen in ihrem Dienst. Aber das spielt für mich keine Rolle, Pastor Prince. Das wird es tun, wenn euer Kind krank wird und die Medizin kein Heilmittel kennt. Dann kommt zu mir und sagt mir, dass es keine Rolle spielt. Deshalb schiebt all diese konfessionellen Vorurteile beiseite und richtet euch nach Gottes Wort. Amen. 1. Korinther 14, Vers 4. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Sagt, erbaut sich. Etymologisch stammt das englische Wort für erbauen, edify, von dem lateinischen Wort edificare ab, das sich zusammensetzt aus zwei Wörtern, edis und facere. Das Wort edis bedeutet Haus, großes Haus, Tempel. Und facere, machen, tun, anfertigen, herstellen. Zusammen heißt es dann, ein Haus konstruieren oder reparieren, ein Haus bauen. Heute benutzen wir das Wort erbauen im Sinne von, Pastor Prince, deine Predigt war heute sehr erbaulich. Das bedeutet, sie war moralisch tröstlich, moralisch inspirierend oder was auch immer. Wir denken hier nicht an greifbare Dinge. Aber die Wurzel des Wortes weist auf etwas Materielles, ein Gebäude hin. Das griechische Wort für erbauen ist das Wort oikodomeo. Oikos ist ein Haus, ein Gebäude. Und domeo bedeutet, das Haus zu bauen. Amen. In Italien seht ihr Domeo oft, stimmt's? Ein Dom, Domeo. Oikos Domeo, ein Haus bauen. Oikos, Haus. Aber Pastor Prinz, wir sind keine Häuser. Doch, das sind wir. Wir sind Tempel. Wisst ihr, welcher Teil von euch ein Tempel ist? Oh, mein Geist. Das wird uns gesagt, aber der Geist ist kein Tempel, sondern der Körper. 1. Korinther 6. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel ist? Euer was? Euer Leib. Euer Körper ist der Tempel. Ich weiß, dass der Heilige Geist in eurem Geist wohnt, aber das heißt nicht, dass euer Geist der Tempel ist. Das steht so nicht in der Bibel. Es heißt, euer Leib ist der Tempel, euer Soma im Griechischen. Euer Körper, nicht eure Psyche, okay? Nicht euer Pneuma. Euer Soma. Ihr kennt psychosomatische Zustände im Zusammenhang von Psyche und Körper. Soma ist das griechische Wort für Körper. Es heißt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel ist? Und das Wort Tempel hier steht nicht für den äußeren Bereich des Tempels, sondern für das Allerheiligste, für den heiligen Ort. Es bedeutet wörtlich das Heiligtum. Euer Körper ist das Allerheiligste. Euer Körper ist der heilige Ort Gottes. Euer Körper ist ein Tempel Gottes. Und Gott will, dass sein Tempel schön ist. Gott will, dass sein Tempel rein ist. Gott will, dass sein Tempel heilig ist. Im Englischen kommt das Wort gesund von dem alten Wort hail, H-A-L-E. Es bedeutet heil, vollständig, gesund, geheilt, ganz, Ganzheit. Gott will, dass euer Körper vollständig heil ist. Gott sagt also, euer Körper ist heute der Tempel des Heiligen Geistes. Hört ihr? Zurück zu 1. Korinther 14, Vers 4. Wer in einer Sprache redet, Oikodomeo, erbaut sich selbst. Wir machen oft noch einen anderen Fehler. Ich wuchs mit ein paar großartigen Lehrern auf, die über das Reden in Zungen lehrten, aber ich glaube, sie haben den falschen Teil betont. Sie sagen, wenn man in Zungen betet, lädt man seinen Geist auf. Ja, Gott sei Dank wird euer Geist aufgeladen. Aber nicht nur euer Geist. Es heißt hier nicht, wer in einer Sprache redet, erbaut seinen Geist, sondern sich selbst. Sich selbst bedeutet was? Alles von euch. Welcher Teil von euch ist nun der Tempel? Euer Körper. Insbesondere euer Körper. Warum ist diese Lehre wichtig? Weil die Menschen sonst oft entmutigt werden, wenn sie in Sprachen beten und der Teufel sagt, du hast dir das nur ausgedacht, hör auf damit, und ihr Gebet abbrechen. Sie erkennen nicht, was sie damit anrichten. Sie verhindern, dass es mit ihrem Heil, ihrer Gesundheit schnell vorangeht. Hört ihr, Leute? Es ist also wichtig, dass wir Gottes Wort hören. Die Menschen haben die Vorstellung, dass nur ihr Geist aufgeladen wird, wenn sie in Sprachen beten. Und ich glaube, diese Idee stammt aus einem späteren Vers in Kapitel 14, wo es heißt, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist. Welcher Teil von euch betet? Mein Geist. Und so glauben sie, oh, das ist der Teil, den Gott auflädt. Nein, das sagt euch nur, welcher Teil von euch betet, wenn ihr in Sprachen betet. Wenn ihr auf Englisch betet, müsst ihr die Wörter kennen, richtig? Euer Sinn betet. Aber wenn ihr in Sprachen betet, welcher Teil von euch betet dann? Euer Geist. Euer Geist betet. Es heißt hier nicht, dass euer Geist erbaut wird, sondern dass euer Geist betet. Aber welcher Teil von euch wird erbaut? Vers 4, erbaut sich selbst. Und das Wort erbauen, oikodomeo, bedeutet ein Haus oder ein Gebäude bauen, konstruieren oder reparieren. Welcher Teil von euch ist nun der Tempel? Euer Körper. Das bedeutet, wenn ihr in Sprachen betet, bereitet ihr vor, baut, konstruiert, repariert ihr euren Körper. Meine Damen, warum legt ihr Make-up auf? Warum verwendet ihr Feuchtigkeitscreme und dergleichen? Zur Reparatur. Es geht nur um Reparatur, stimmt's? Feuchtigkeitscreme spendet Feuchtigkeit. Aber ich denke, wenn ihr noch etwas anderes habt, das reparieren kann, ist es umso besser, richtig? Vater, vergib all den Lügnern in diesem Haus heute in Jesu Namen. Gut, nochmals. Wir wenden Mittel zur Reparatur an, stimmt's? Wir glauben, dass wir schöner werden, wenn wir eine Pille oder eine Kapsel einnehmen. Es ist besser, wenn die Schönheit von innen kommt, oder? Gott hat einen besseren Weg. Was ist, wenn ich euch sage, dass euer Körper, euer Gesicht auch der Tempel Gottes ist? Und die Bibel sagt, ihr könnt euren Körper reparieren, indem ihr in Zungen betet. Hört ihr? Gut, lasst uns im selben Kapitel Vers 21 ansehen. Der Apostel Paulus zitiert hier aus dem Alten Testament den Propheten Jesaja. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Leider wird ein Teil von Gottes Volk auch nicht auf ihn hören, wenn es um das Sprachengebet geht. Und darum geht es hier. Nächster Vers. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen. Damit wird sehr deutlich, dass es um das Sprachengebet geht. Er zitiert das Alte Testament. Wenn der Heilige Geist das tut, ist das immer gut für uns. Es hilft uns, wenn wir uns das Zitat im Alten Testament ansehen. Das ist aus Jesaja 28. So wird auch er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden. Hattet ihr schon einmal das Gefühl, dass eure Lippen stammeln? Vielleicht sagt ihr, Pastor, meine Zunge ist nicht so wie die von Pastor Lawrence, nicht so sanft und flüssig. Hey, eure stammelnden Lippen haben immer Priorität. Pastor Lawrence und Pastor Mark haben ihre eigene Zunge, Amen. Und wer spricht? Gott spricht. Gott spricht zu seinem Volk. Er, der zu ihnen gesagt hatte, hier ist noch eine weitere Wohltat. Deshalb zahlt es sich immer aus, wenn ihr die Verweise nachlest. Gott sagt hier im Kontext, das ist die Ruhe. Bestimmter Artikel. Ha-Menucha, der bestimmte Artikel. Das ist die Ruhe. Erquickt den Müden. Und das ist die Erquickung, die Magia, die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. Gott bietet euch Ruhe und Erfrischung an. Leute, ihr wisst alle, dass ihr nach eurem Einsatz auf dem Spielfeld und nach Reisen Ruhetage braucht, stimmt's? Ruhe und Erfrischung. Wörtlich, Ruhe und Wiederherstellung. Das ist Gottes Ruhe und Erquickung. Gott sagt, das ist die Ruhe. Hier steht der bestimmte Artikel. Und das Wort Ruhe hier stammt von dem Wort Menucha. Ihr könnt euch das merken, wenn ihr an den Manuka-Honig denkt. Die Aussprache ist fast gleich. Menucha. Das ist die Menucha. Mit anderen Worten, es gibt einen Ort der Ruhe. Inmitten einer Welt voller Stress, Sorgen und Ängste, in der es fast jeden Tag schlechte Nachrichten gibt und Fake News und Gerüchte über die drohende Gefahr von Kriegen und Angriffen, passiert es leicht, dass Angst unser Herz erfüllt. Aber Gott sagt, es gibt einen Ort namens Menucha. Das ist die Ruhe. Und der ganze Kontext dreht sich um stammelnde Lippen und eine andere Sprache. Wenn ihr in Zungen betet, beruhigt ihr euch buchstäblich selbst. Ihr versetzt euch selbst an einen Ort der Ruhe. Und Gott sagt, das ist die Ruhe. Erquickt den Müden. Viele Menschen sind müde, erschöpft. Sie sind müde, einfach müde. Im Buch Daniel lesen wir, dass der Geist des Antichristen in den letzten Tagen die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben wird. Er wird die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben und ermüden. Eines der Dinge, die der Teufel tut, ist, euch aufzureiben. Ihr lest etwas in den sozialen Medien und es reibt euch auf. Schlechte Nachrichten reiben euch auf. Ihr reibt euch auf, wenn sie Böses gut und Gutes böse nennen. Die Heiligen der Endzeit werden also aufgerieben werden. Aber die Bibel sagt, das ist die Ruhe. Erquickt den Müden. Das Wort Ruhen kommt von dem Wort Nuak. Menucha ist ein Substantiv, Nuak ein Verb. Nuak ist der Name Noah. Und als die Gnade in der Bibel zum ersten Mal erwähnt wurde, heißt es, Noah fand Gnade. Das bedeutet, Ruhe findet Gnade in den Augen des Herrn. Gott liebt es, wenn ihr ruht. Damit sagt ihr, Gott, ich vertraue dir. Ich arbeite gerade nicht, aber du arbeitest. Ich tue nichts, aber du tust etwas. Gott liebt das. Ruhe findet Gnade in den Augen des Herrn. Ruhe ist heute auch der Ort des verheißenen Landes für Christen. Im Alten Testament lesen wir von dem verheißenen Land, in dem sie aus Quellen trinken, die sie nicht gegraben haben, von Weinstöcken essen, die sie nicht gepflanzt haben und in Häusern leben, die sie nicht gebaut haben. Das verheißene Land ist also ein Land, für das sie nicht gearbeitet haben. Das ist wie mit der Ruhe. Ihr tretet einfach in sie ein. Aber was ist heute unsere Ruhe? Im Hebräerbrief lesen wir, es ist die Ruhe Gottes. Seht euch das an. In den Psalmen steht dasselbe Wort, Menucha, wo es heißt, sodass ich schwor in meinem Zorn. Gott war zornig auf die Kinder Israel, weil sie sich weigerten, ihm zu glauben. Gott sagt, tretet in das Land ein. Ich habe euch ein Land gegeben, in dem Milch und Honig fließen. Es ist nicht nur gefüllt, sondern Milch und Honig fließen. Überfluss. Und doch sagen sie, nein, Gott hasst uns, deshalb hat er uns hierher gebracht. Das brach Gott das Herz. Und er sagte, ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Hebräisch, Menucha. Es ist interessant, dass wir im Hebräerbrief dieselbe Aussage finden. Da heißt es, so wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen. Ich frage mich, ob mit dem Bestreben das Beten in Zungen gemeint ist, denn das erfordert manchmal Mühe. Ihr betet, betet, betet. Und nach einem Tag fragen euch die Leute, irgendeine Veränderung? Ja, trockener Mund, müde Zunge. Und dann betet ihr weitere 2 Tage. Siehst du eine Veränderung in deinem Körper? Ja. Was? Ich bin müde. Und geistlich sieht es aus, als würde nichts passieren. Und dann gibt es einen geistlichen Angriff auf euch. Der Teufel sagt, gib auf, du saugst dir das nur aus den Fingern, hör auf. Aber ihr betet trotzdem weiter in Zungen und plötzlich merkt ihr, dass etwas passiert. Aber zutiefst in eurem Inneren, lange bevor Gott eure Krankheit wegnimmt, lange bevor Gott eure Depression oder diese Abhängigkeit in eurem Leben zerstört, aber ihr betet in Zungen. Ich glaube, zuerst wird er sich um eure Ängste, eure Panikattacken, eure Sorgen, eure Depressionen, euren Stress kümmern. Deshalb solltet ihr, nachdem ihr den ersten Tag in Zungen gebetet habt, nicht sagen, der Schmerz ist noch da. Nein, Gott wirkt von innen nach außen. Ich erkläre das noch genauer. Ich kann euch sagen, der Stress wird gerade zu einem wirklichen Problem, vor allem in diesen letzten Tagen. Jesus spricht über das Herz der Menschen. Und ich glaube, er meint unser körperliches Herz. Es ist oft schwer zu unterscheiden, ob die Bibel unser körperliches oder geistliches Herz meint. Im Griechischen steht für beide das Wort Kardia. Aber Jesus sagt, wenn die Menschen sehen, was auf der Erde passiert, wird ihr Herz vor Furcht vergehen. Deshalb passt auf, wenn ihr euch die Nachrichten und dergleichen anseht, okay? Ich sage nicht, dass ihr euren Kopf in den Sand stecken sollt wie ein Vogel Strauß und so tun sollt, als gäbe es das alles nicht. Nein, wir müssen uns dessen bewusst sein. Aber ihr müsst sicherstellen, dass ihr Kraft in eurem Inneren habt, damit ihr nicht von außen deprimiert werdet. Ich werde euch jetzt etwas vorlesen. Es geht um die neuesten Entdeckungen. Ich habe euch in meinen Predigten im Lauf der Jahre schon von einigen Entdeckungen berichtet, aber ich will euch die neueste vorlesen. Es wurde gerade die 7. Ausgabe der Zeitschrift Brain Facts veröffentlicht. Sie wird von der Gesellschaft für Neurowissenschaft herausgegeben und beinhaltet Studien über das Gehirn und das Nervensystem. Das ist die 7. Ausgabe, weil sie neue Entdeckungen gemacht haben. Wisst ihr, dass Wissenschaftler immer noch das Gehirn erforschen? Wisst ihr was? Sie sollten Pastor Marks Gehirn untersuchen, das wäre sehr spannend. Gut. In Brain Facts heißt es, was haben das frustrierte Warten in der Kassenschlange eines Supermarkts oder das Feststecken in einem Verkehrsstau mit der Flucht vor Raubtieren in der frühen Zeit der Menschheit gemeinsam? Das kennen wir alle, richtig? Aber was hat das Stehen in einer Schlange vor der Kirche oder im Supermarkt mit der Kampf- oder Fluchtreaktion zu tun? Diese Situationen unterscheiden sich deutlich voneinander, aber sie beschwören dieselben Reaktionen im Körper herauf, die Freisetzung von Hormonen. Und diese Hormone sind Glukokortikoide und Adrenalin. Zwei chemische Substanzen, zwei Hormone, die von eurer Nebennierenrinde ausgeschüttet werden. Sie verbessern das Gedächtnis, stärken die Immunfunktion, erhöhen die muskuläre Aktivität und stellen das psychologische Gleichgewicht wieder her. Nun, wenn das in langen Zeitabschnitten hin und wieder passiert, ist das in Ordnung. Wenn euch eine Schlange ihren hässlichen Kopf entgegenstreckt, sagt ihr sicher nicht, oh hi, wie geht es dir? Sondern ihr rennt weg, stimmt's? Eure Nebennieren setzen Kortikoide und Adrenalin frei, damit ihr weglauft. Euer Blutdruck erhöht sich, euer Herzschlag erhöht sich und ihr rennt weg. Es geht um Kampf oder Flucht. Aber was ist, wenn dieser Zustand eine lange Zeit anhält? Vielleicht frustriert und ängstigt euch alles in eurem Leben. Selbst wenn ihr nur hier in Singapur oder in Dallas oder wo auch immer eine Straße entlang fahrt. Alles ängstigt euch. Meine Frau hat mich kürzlich erst daran erinnert, was passiert, wenn wir über alles, vor allem im Straßenverkehr, frustriert sind und feindselig werden. Also, es heißt, wenn diese Hormone über lange Zeitabschnitte hin freigesetzt werden, kann das negative Konsequenzen haben. Die Gedächtnisleistung wird beeinträchtigt, die Immunfunktion wird unterdrückt und Energie wird als Fett abgelagert. Die übermäßige Produktion von Glukokortikoiden führt zu geschwächten Muskeln. Ein erhöhter Glukokortikoid- und Adrenalinspiegel fördert Hypertension, Bluthochdruck und Arteriosklerose, die Verhärtung der Arterien. Ich tue mein Bestes. Und abdominale Fettsucht, seht da nicht hin. Adrenalin erhöht auch die Freisetzung und die Aktivität von körpereigenen Chemikalien, die Entzündungen fördern, was die chronische Stresslast des Körpers noch verstärkt. Diese ständigen chemischen Vorgänge können zu Arthritis und einem beschleunigten Altern des Gehirns führen. Diese Ergebnisse wurden in Tierversuchen verifiziert. Bei alternden Ratten zeigte sich als Folge der lebenslang erhöhten Freisetzung von Glukokortikoiden eine beeinträchtigte neuronale Funktion im Hippocampus, wichtig für das Lernen, das Gedächtnis und die Gefühle. Die übermäßige Produktion von Glukokortikoiden erhöht auch die Zahl der Neuronen, die im Falle eines Schlaganfalls geschädigt werden. Außerdem führt ein andauernd hoher Glukokortikoidspiegel vor oder unmittelbar nach einer Geburt zu einer Verringerung von Gehirnneuronen und der Größe des Gehirns. Wenn ihr schwanger seid und kurz vor der Geburt steht, solltet ihr nicht gestresst sein. Was solltet ihr tun? Okay, Wissenschaftler haben erneut eine Vielzahl von stressbedingten Störungen festgestellt, einschließlich Bluthochdruck, verstopften Arterien, Impotenz und dem Verlust des Sexualtriebs bei Männern, unregelmäßigen Menstruationszyklen bei Frauen, Colitis und Altersdiabetes. Kommt euch das bekannt vor? Stress kann auch zu Schlaflosigkeit führen, wenn die Menschen in den Teufelskreis geraten, dass die Glukokortikoide das Einschlafen verzögern und der Schlafmangel wiederum den Glukokortikoidspiegel erhöht. So viel also aus Brain Facts von der Gesellschaft für Neurowissenschaften. Natürlich beschäftigen sie sich nicht mit dem Übernatürlichen. Das können sie nicht. Aber ich sage euch, der Teufel ist immer darauf aus, euch zu stressen. Er versucht, euch zu zermürben. Ihr könnt übernatürliche Kräfte nicht mit natürlichen Mitteln bekämpfen. Ihr könnt die äußerlichen Symptome von Stress für eine Zeit lang ausgleichen oder bekämpfen. Ihr könnt Medizin nehmen. Es gibt auch angstlösende Pillen und Medizin, es gibt Schlaftabletten und so weiter. Und ich danke Gott für Ärzte und für all die Menschen, die sich die Zeit nehmen, die Leiden der Menschen zu lindern. Ich danke Gott für sie. Aber wenn ihr es mit dem Teufel zu tun habt, der übernatürlich wirkt, braucht ihr übernatürliche Mittel. Dafür haben wir eine Waffe vom Himmel. Es gibt einen Grund, warum Gott uns eine Leber und Nieren gegeben hat. Es gibt Menschen, die kein Problem mit ihrem Blinddarm haben, aber ihn trotzdem entfernen lassen. Aber ich glaube, es hat auch einen Grund, warum Gott uns den Blinddarm gegeben hat. Lasst nicht zu viele Dinge aus eurem Körper entfernen. Pastor Mark hat sich einen Teil seines Gehirns entfernen lassen und nun seht, was passiert ist. Nein, ich mache nur Spaß. Pastor Mark mag es, wenn ich ihn aufziehe. Er mag es. Er sagt, Pastor, du machst mich berühmt. Deshalb habe ich euch das gesagt, okay? Er glaubt, dass er berühmt ist, wenn man ihn aufzieht. Okay, wie auch immer. Gott sagt, das ist die Ruhe und die Erquickung. Wenn ihr in Zungen betet, ist da Ruhe, Freisetzung. Es lösen sich Knoten in euch. Ihr braucht übernatürliche Mittel. Was ist, wenn ihr euren Stress, eure Panikattacken, Depressionen und Ängste nur bekämpfen könnt, wenn ihr an einem Ort seid, an dem es einen plätschernden Fluss, grüne Wiesen, Berge und so weiter gibt? Was passiert dann, wenn ihr in die reale Welt zurückkehrt? Manche Menschen genießen Luxus. Sie haben das Geld, um eine Zeit lang zu verreisen und sich zu entspannen. Aber ihr seid, wo immer ihr hingeht, versteht ihr? Ihr könnt euch in einer schönen Umgebung aufhalten, aber innerlich trotzdem besorgt sein. Darauf könnt ihr euch nicht verlassen. Ihr braucht etwas, das ihr mitnehmen könnt. Eine Waffe. Und ihr könnt diese Gabe dabei haben, wo immer ihr hingeht. Und ihr könnt sie anwenden, auch wenn Lärm herrscht, inmitten von Hubkonzerten oder dem Geschrei eurer Kinder, die nach eurer Aufmerksamkeit rufen, inmitten des Treibens und des schnellen Lebenstempos. Ihr könnt immer in Zungen beten und die Menucha, die Ruhe, erfahren. Das Wort Ruhe in dem Vers, das ist die Ruhe, ist dasselbe Wort wie Nuak, Noah. Das Verb lautet Nuak und das Substantiv Noah. Nuak wurde als erstes erwähnt, als die Arche auf dem Berg Ararat ruhte und ringsum alles tot war. Alles war tot, aber Jesus stand von den Toten auf. Mit anderen Worten, Ruhe war nicht möglich, bevor Jesus von den Toten auferstand. Ist euch schon mal aufgefallen, dass David im Alten Testament nie in Zungen betete? Ebenso wenig wie Elia oder Hiskia. Kein einziger der Propheten, nicht einmal Daniel, sprach in Zungen. Erst nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, wurde die Gabe der Zungenrede gegeben. Könnte es vielleicht sein, Leute, dass das etwas sehr Einzigartiges ist, weil es mit der Gnade in Verbindung steht? Es ist ein Geschenk der Gnade, das euch in allen Angelegenheiten eures Lebens helfen wird. Amen. Wenn ihr im Geist betet, passiert etwas, das wissenschaftlich bewiesen wurde. Das war 2006. Ihr könnt die Studie auf YouTube finden. Was ich euch jetzt sage, stammt aus einer anderen Quelle. Aber sie haben dieselbe Studie durchgeführt. Auf YouTube findet ihr die zusammengefasste Version. Sie ist von ABC über einen Doktor der Universität von Pennsylvania. Nach meinen Recherchen scheint er kein Christ zu sein. Er ist kein Christ, okay? Sein Name ist Dr. Andrew Newberg. Dr. Andrew Newberg ist dort auch der Lehrbeauftragte für Nuklearmedizin. Er ist Professor an der Universität von Pennsylvania. Und er beschloss, eine Studie über Menschen zu machen, die diese Gabe haben, das Zungengebet. Er hatte 5 Versuchspersonen, denen er Elektroden anlegte, um den Blutfluss im Gehirn zu untersuchen. Ich werde euch den Titel des YouTube-Videos jetzt nicht sagen, weil ich euch kenne und weiß, dass ihr es euch jetzt gleich anseht. Ihr könnt das später machen. Aber lasst mich euch sagen, was sie entdeckt haben. Sie haben 5 Versuchspersonen ausgesucht, die in Zungen beten, okay? Vielleicht sagt ihr, aber vielleicht war das alles nur ein Fake und der Mann hat gelogen. Aber da waren 5 Personen, die einander nicht kannten und alle in Zungen beteten. Und er untersuchte die Gehirnströme. Dr. Andrew Newberg kam zu einem Ergebnis und ABC berichtete darüber. Das Sprachzentrum ist im Frontallappen eures Gehirns, okay? Wenn ihr also redet oder euch einen Liedtext ins Gedächtnis ruft, wird euer Frontallappen aktiv und das ganze Blut fließt dorthin. Man kann den Blutfluss auf einem Bildschirm sehen. Aber sie sagen Folgendes: Bei jeder anderen religiösen Praktik, sei es Meditation oder dass wir Lobpreislieder singen, kann man den Blutfluss dort sehen. Ich sage euch, wie er das ausdrückt. Ich will ihm keine Worte in den Mund legen, deshalb zitiere ich. Unsere Forschung im Bereich der Bildgebung im Gehirn zeigt uns, das sind die Worte des Doktors, er ist kein Christ. Er sagt, unsere Forschung im Bereich der Bildgebung im Gehirn zeigt uns, dass diese Menschen keine Kontrolle über die normalen Sprachzentren haben, während sie in Sprachen beten. Habt ihr das gehört? Was sagt die Bibel darüber, wer betet, wenn ich in einer anderen Sprache bete? Mein Geist betet durch den Heiligen Geist. Er sagt, ihr Frontallappen wird nicht aktiviert. Das bedeutet also, sie kontrollieren nicht, was sie sagen. Aber sie sind komplett bei Bewusstsein. Sie haben nach wie vor die Kontrolle über ihren Körper. Dann sagt er, diese Ergebnisse könnte man so interpretieren, dass das Selbstempfinden des Menschen von etwas anderem übernommen wurde. Wenn er Christ wäre, würde er noch etwas anderes sagen. Seht ihr das? Aus wissenschaftlicher Sicht nehmen wir an, dass es von einem anderen Teil des Gehirns übernommen wurde, aber wir konnten nicht sehen, wo das stattfindet. Die Tatsache, dass das bei allen 5 Kandidaten passierte, ist sehr bedeutend. Sehr interessant. Aus wissenschaftlicher Sicht nehmen wir an, dass es von einem anderen Teil des Gehirns übernommen wurde, aber wir konnten nicht sehen, wo das stattfand. Was glaubt ihr nun, wer die Worte gibt? Der Heilige Geist. Und sie finden keinen Teil im Gehirn, wo sie produziert werden. Ist das nicht interessant? Und bei allen 5 zeigte sich dasselbe Ergebnis. Ist das nicht großartig? Ist das nicht erstaunlich? Vor vielen Jahren predigte ich in unserer Gemeinde über das Sprachengebet. In dieser Zeit zeigte Gott mir das Evangelium der Gnade auf sehr kraftvolle Weise. Und ich machte in den 90ern meine erste Serie über Weisheit. Und danach, Anfang 2003, begann ich, in Zungen zu reden und das in unserer Gemeinde zu lehren. Tatsächlich haben wir uns monatelang mit der Lehre über das Reden in anderen Sprachen beschäftigt. Irgendwann in dieser Zeit lernte ich diesen Bruder kennen, der jetzt ein Leiter in meiner Gemeinde ist, ein sehr angesehener Leiter. Damals gab er uns sein Zeugnis. Ich kannte seine Situation. Und er erzählte, dass er einige Jahre nicht gut schlafen konnte. Er schlief nur 1 oder höchstens 2 Stunden in der Nacht. Die Ärzte gaben ihm Schlaftabletten. Aber obwohl er schließlich 3 davon nahm, schlief er immer nur noch 1 oder 2 Stunden. Dann erhöhte er auf 6 Schlaftabletten. Aber er schlief immer noch höchstens 2 Stunden. Nach einiger Zeit bekam er eine Sinusitis. In seiner rechten Nasennebenhöhle hatte sich viel Schleim angesammelt. Und er musste sich deswegen 2-mal operieren lassen. Er musste ins Krankenhaus gehen, um den Schleim entfernen zu lassen. In dieser Zeit konnte er nicht arbeiten und sein Geld wurde knapp. Dann gaben ihm die Ärzte Antibiotika und Schmerzmittel, um die Nebenhöhlenentzündung zu bekämpfen. Aber als er die Medikamente nahm, bekam er eine Gastritis. Dann musste er Medikamente gegen seine Gastritis einnehmen. Kurz danach bekam er plötzlich Panikattacken. Sie waren so schwer, dass er nicht mehr zur Arbeit gehen konnte. Er schaffte es nicht mehr, einen Fuß vor die Tür zu setzen. Er konnte nicht einmal mit dem Bus fahren. Er fing an, sich Sorgen zu machen. Und das Erstaunliche ist, er hatte absolut keinen Appetit mehr. Aber er nahm innerhalb weniger Tage 10 Kilo zu. Er verstand es nicht. Er aß nicht viel und hatte diese Panikattacken, Gastritis und Sinusitis. Er konnte nachts nicht schlafen und die Panikattacken wurden immer schlimmer, sodass seine Frau mit den Kindern schließlich zu Hause bleiben und ihm in seinem Problem beistehen musste. Schließlich ging er wiederum zum Arzt und dieser verschrieb ihm Tabletten, die seine Angst lösen sollten. Er sagt, insgesamt nahm er über 30 Arzneimittel am Tag ein. Es war furchtbar. Und er erzählte mir, dass er eines Tages, als er unter der Dusche stand, Gottes Stimme hörte. Gott sagte zu ihm, Sohn, bete in Zungen. Bete in Zungen. Er sagte, ich brachte nur ein paar Silben heraus. Aber diese wenigen Silben verschafften mir sofort Ruhe. Nur ein paar Silben. Die brachten mir sofort Ruhe. Ich begann es zu lieben. Ich ging dazu über, mehr zu beten. Und als ich das tat, merkte ich, wie meine Symptome eines nach dem anderen verschwanden. Nicht sofort, aber langsam und stetig. Ich stellte fest, dass die Gastritis verschwunden war. Kurze Zeit später wurde das Sinusitis-Problem gelöst. Und dann merkte er plötzlich, dass er von seinen Depressionen, seiner Angst und seinen Panikattacken befreit war. Und er sagte mir, Pastor Prince, ich tat jeden Tag nur 2 Dinge. Ich betete in Zungen und hörte deine Predigt. In Zungen beten und deine Predigt hören. Und alle meine Probleme sind weg. Heute schlafe ich friedlich. Er bekam einen guten Job. Tatsächlich fragte der Herr ihn, was würdest du gerne tun? Oh, ich repariere gerne Computer, sagte er. Und Gott sagte, dann nimm einen Job an, in dem du das tun musst. Und das tat er. Und soweit ich weiß, geht es ihm gut. Heute ist er ein Bruder mit hohem Ansehen, der Leiter einer Betreuungsgruppe in unserer Gemeinde und segnet viele Menschen. Er dient Menschen mit Abhängigkeiten. Und alles begann mit einem Tröpfeln. Ein paar Silben, die zu Strömen lebendigen Wassers wurden. Aus einem Bach wurde ein Fluss und schließlich ein reißender Wasserfall, der sich in den Ozean ergießt. Preis sei Gott. Fangt an, im Geist zu beten. Ich glaube nicht, dass Gott gleich in den ersten Tagen, an denen ihr im Geist betet, euer Problem bekämpft. Weder die Depression noch die Abhängigkeit oder eure körperlichen Krankheiten. Ich glaube, er wird eure Ängste bekämpfen. Er beseitigt euren Stress, eure Sorgen, eure Befürchtungen. Ich glaube, Gott will in eurem Inneren etwas tun, bevor er euren Körper berührt. Hört ihr mir zu? Und dafür will ich euch ein Muster zeigen. Und dann kommen wir zum Schluss. Wurdet ihr bisher alle gesegnet? Ist euch danach in Zungen zu reden? Wenn ihr nicht im Geist in anderen Sprachen betet, macht euch keine Sorgen. Am Ende des Gottesdienstes werdet ihr es tun. Es ist ein Geschenk der Gnade. Meine Damen, wenn ihr teure Kosmetikartikel habt, wendet sie an, okay? Sogar in einem alten Haus verwenden wir Farbe, dass es schön aussieht. Aber was ist mit Gottes Weg, mit dem Beten im Geist? Ihr repariert damit euren Tempel. Den Tempel Gottes. Damit verherrlicht ihr Gott in eurem Körper und preist ihn. Warum hat Gott dem Alten Testament so viele Geschichten über den Tempel hinzugefügt? Will Gott, dass wir einen realen Tempel bauen? Wir wissen, dass die Gemeinde kein Gebäude ist. Sie ist die Versammlung von Gottes Volk, die größte Organisation im ganzen Universum, und sie besteht auf ewig. Wir werden für immer da sein. Ich sage für immer. Die Firma XYZ, nur zur Veranschaulichung, die Firma XYZ wird es nicht ewig geben, aber die Gemeinde wird es ewig geben. Das steht in der Bibel. Alle Prophetien über das erste Kommen von Jesus haben sich erfüllt. Er war ein Jude aus dem Stamm Juda, geboren in Bethlehem, Ephrata. Es gab zwei Orte mit dem Namen Bethlehem in Israel. Ein Bethlehem in Galiläa, eines in Ephrata. Hier wird Bethlehem in Ephrata erwähnt. Er stammte aus dem Geschlecht Davids. Maria stammte aus dem Geschlecht Davids. Josef stammte aus dem Geschlecht Davids. Das wird ausdrücklich erwähnt. Ein Stern wird hervortreten. Bileam prophezeite das lange, bevor Jesus kam. Der Stern kam. Als Jesus gekreuzigt wurde, sagte er, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Als der Psalmist David in Psalm 22 diese Worte sagte, sie haben meine Hände und Füße durchgraben, gab es die Kreuzigung noch gar nicht. Und tatsächlich waren es auch nicht die Römer, die sie erfunden haben. Es waren die Phönizier, die sie später einführten. Aber zu der Zeit von David, vor 3000 Jahren, gab es sie noch nicht. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und er beginnt mit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Schrei von Jesus am Kreuz. Also hat sich jede Prophetie des ersten Kommens erfüllt. Ich möchte schließen mit der Frage, warum finden wir in der Bibel so viele Geschichten über den Tempel? Weil es darin nicht nur um einen realen Tempel geht. Damals war es der reale Tempel Salomos. Aber die Verse sagen auch etwas über euren Körper aus. Können wir daraus etwas lernen? Ja. In 2. Chronik gibt es eine Geschichte über König Ahas. König Ahas war ein böser König von Juda. Er lebte nicht nach den Grundsätzen seines Vaters David. Und Gott wandte sich gegen ihn. Und das Erste, was König Ahas tat, war, die Türen des Tempels zu schließen. Das findet ihr in 2. Chronik 28. Jetzt sehen wir uns 2. Chronik 29 an. Die Folge davon war, dass Israel in die Finsternis gestürzt wurde. Auf die Frauen und Kinder kam große Gebundenheit zu. Es passierten schlimme Dinge. Aber Ahas starb und er hatte einen Sohn namens Hiskia, der zu einem der gottgefälligsten Könige Judas wurde. Er brachte Erweckung nach Israel. Als er den Thron bestieg, war er erst 25 Jahre alt. Ihr jungen Leute, hört zu, seht euch das an. Ihr könnt von Gott gebraucht werden, auch wenn ihr jung seid. Er war erst 25. Hier lesen wir, was er im ersten Jahr, im allerersten Monat seiner Herrschaft tat. Im ersten Monat des ersten Jahres seiner Regierung öffnete er die Türen am Haus des Herrn und besserte sie aus. Das Erste, was er tat, war, die Tür, die sein Vater geschlossen hatte, zu öffnen. Wisst ihr, warum sein Vater die Tür geschlossen hatte? Weil sie im Allerheiligsten alle möglichen abscheulichen Dinge taten. Sie schändeten den Tempel. Sie brachten Schmutz und Verunreinigung hinein. Und dann schlossen sie die Tür und der ganze Schmutz war noch darin. Das ist ein Bild von euch und mir. Wir tragen so viel Gepäck in uns herum, emotionales Gepäck. Stress, Sorgen, Furcht, Unruhe. Das alles sind Unreinheiten, genauso wie Krankheit und Leiden. Im Alten Testament sprachen sie nur hin und wieder von Krankheit und Leiden. Aber in Zeremonien im Tempel oder in den Bezirken von Jerusalem benutzten sie, wenn zum Beispiel jemand einen Aussatz hatte, nicht das Wort Krankheit, sie nannten das Unreinheit. Deshalb sagte Jesus, als er den Aussätzigen berührte, nicht, sei geheilt. Jesus sagte, sei gereinigt. Und der Mann war von seinem Aussatz geheilt. Sie reinigten mit Wasser. Jesus sagte über den Heiligen Geist, er ist wie Ströme lebendigen Wassers. Lebendig, weil er allem, was er berührt, Leben spendet. Und genau das passierte am Pfingsttag. Nun seht euch das an. Das Erste, was der böse König Ahas tat, war, die Tür zu schließen. Das Erste, was sein Sohn Hiskia tat, war, die Tür zu öffnen. Wenn ihr die Tür öffnet, könnt ihr den Schmutz hinausbringen, stimmt's? Frage. Unser Körper ist der Tempel Gottes. Was ist die Tür? Was ist die offene Tür? Was schließt die Tür und was öffnet die Tür? Wenn unser Körper der Tempel ist, welcher Teil ist die Tür? Nein, euer Haar ist nicht die Tür. Wenn eure Haare die Tür sind, haben manche von uns keine Tür mehr übrig. Versucht's nochmal. Der Mund, sehr gut. Aber ihr redet mit Pastor Prince und Pastor Prince fragt immer nach der Bibel. Habt ihr Bibelverse dafür, dass die Tür der Mund ist und der Mund die Tür? Ja, ich erspare euch die Zeit. Im Psalm 141 sagt David, Herr, stelle eine Wache an meinen Mund, bewahre die Tür meiner Lippen. Bewahre die Tür meiner Lippen. Als König Ahas die Tür schloss, ließ er all die Krankheit, all die Unreinheit darin. Stimmt's? Damals sprach man von Unreinheit. Aber dann öffnete Hiskia die Tür. Zuerst tretet ihr also aus eurer Abhängigkeit heraus, aus euren Panikattacken, eurer Depression, aus euren Ängsten und Sorgen und öffnet die Tür. Hey, ich spreche nicht davon, was manche von euch tun, wenn ich predige, okay? Dann öffnet ihr die Tür nicht. Ich weiß, dass ich euren Grand Canyon sehe, das meine ich jetzt nicht. Ich rede über das Sprechen, Amen. Übrigens, in den folgenden Kapiteln sehen wir Erweckung nach Erweckung nach Erweckung. Es heißt, es gab Erweckungen, wie es sie seit frühester Zeit nicht gegeben hatte. Alles begann damit, dass Hiskia die Tür öffnete. Seht ihr das? Da ist also die Tür meiner Lippen. Okay, seht euch an, was er getan hat. Und er ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz gegen Osten. Und er sagte, hört mir zu, ihr Leviten. Hiskia war 25 Jahre alt. Heiligt euch jetzt und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und schafft das Unreine aus dem Heiligtum hinaus. Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was böse ist in den Augen des Herrn, unseres Gottes, und haben ihn verlassen, denn sie haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken gekehrt. Auch haben sie die Türen der Vorhalle zugeschlossen. Er hat besonders betont, auch haben sie die Türen der Vorhalle zugeschlossen. Merkt euch die Vorhalle. Ich komme darauf zurück, okay? Speichert sie einfach irgendwo ab. Auch haben sie die Türen der Vorhalle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht. In dem Moment, in dem ihr die Tür schließt, hört ihr auf, im Geist zu beten und eure Lampe geht aus. Es gibt keine Offenbarung mehr. Wisst ihr, als ich, wie ich euch erzählt habe, in den 90ern viel im Geist gebetet habe, hat dies die Offenbarung des Evangeliums der Gnade hervorgebracht. Das ist keine neue Offenbarung. Es war, als würde auf das alte Evangelium, das Paulus gepredigt hat, ein Lichtstrahl fallen. Auch für eure täglichen Bedürfnisse braucht ihr Licht und Weisheit. Konzentriert euch jetzt auf die Tatsache, die Tür ist geschlossen, die Lampen wurden ausgelöscht. Und nicht nur das, da ist kein Lobpreis und keine Anbetung Gottes mehr, kein Räucherwerk und kein Brandopfer. Daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen und er hat sie der Misshandlung und Verwüstung preisgegeben, dass man sie auszischt, wie ihr mit euren Augen seht. Ich will euch sagen, Gott ist heute nicht zornig auf sein Volk und er wird es auch nie sein. Seht mich an. Niemals. Wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wir sind nicht in unserem Fleisch, sondern in Christus. Wenn Gott zornig auf uns wäre, wäre er zornig auf Christus. Die 7 Jahre der Bedrängnis sind die Zeit von Gottes Zorn. Wir sind nicht für Gottes Zorn bestimmt. Wir sind für die Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus bestimmt. Gott hat geschworen, niemals zornig auf uns zu sein. Das steht in Jesaja 54 nach Jesaja 53, dem Werk von Jesus. Behaltet das im Gedächtnis. Ich spreche über die Unreinheit in unserem Körper. Wir nennen sie Krankheit, Leiden und so weiter. Und wie beseitigen wir sie? Okay, Vers 9. Denn siehe, eben deswegen sind unsere Väter durch das Schwert gefallen und unsere Söhne, unsere Töchter und unsere Frauen gefangen weggeführt worden. Ihr könnt eine der reichsten und wohlhabendsten Personen in der ganzen Nation sein. Aber vielleicht ist euer Sohn drogenabhängig. Das ist kein Reichtum und kein Wohlstand. Stimmt's? Euer Sohn, den ihr liebt, ist in Gefangenschaft. Das nenne ich nicht Wohlstand. Aber warum leiden unsere Familien, unsere Lieben? Nicht, weil Gott heute zornig auf uns ist, sondern weil wir die Tür unserer Lippen verschlossen haben. Niemand leistet Fürbitte für sie. Ihr wisst, dass ihr nicht 24/7 über eure Kinder wachen könnt. Ich wiederhole, ihr könnt nicht ständig über eure Kinder wachen, aber der Herr kann es. Ihr könnt zwar versuchen zu erreichen, dass sie etwas äußerlich tun, was sie innerlich gar nicht wollen. Aber selbst wenn sie euch äußerlich gehorchen, ist es nicht echt, weil sie es innerlich nicht tun. Aber wenn ihr betet, kann Gott in ihrem Inneren eine Offenbarung schaffen. Ihr könnt beten und dann wird Licht auf sie kommen. Die Menorah, die Lampe, wird auf sie gerichtet und sie werden sehen. Amen. Sehen wir uns die Geschichte weiter an. Damit wollen wir schließen. Wird euch allen geholfen? Deshalb sagt Judas, auferbauen. Ich mag das Wort auf. Ist euch schon aufgefallen, dass ihr euch selbst auferbaut, wenn ihr in Zungen betet? Ihr baut euch selbst auf, wenn ihr in Zungen betet. Ich sagte nicht, ihr baut euren Pneuma, euren Geist auf, sondern euch selbst, euer ganzes Sein, wenn ihr im Heiligen Geist betet. Ihr könnt euch auferbauen, sodass ihr über Stress, über Sorgen, über Ängsten steht. Betet im Geist. Pastor Prinz, ich habe es versucht. Oh ja? Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, in Zungen zu beten. Wow, du hast Ausdauer, hä? Die Tür hat sich für eine Weile geöffnet, du hast dich umgesehen, aber es ist nichts passiert. Und du hast die Tür wieder geschlossen. Lasst uns ansehen, wie viele Tage sie brauchten, um die Unreinheit zu entfernen. Ich sage nicht, dass ihr das genauso lange tun müsst. Als Gott mir diese Offenbarung gab, habe ich versucht, mich exakt an diese Zahl zu halten. Aber so bin ich eben. Okay, seht euch das an. Die Priester taten, was Hiskia ihnen befohlen hatte. So gingen die Priester hinein in das Innere des Hauses des Herrn, das Allerheiligste, um es zu reinigen, und schafften alles Unreine, das in der Tempelhalle des Herrn gefunden wurde, hinaus in den Vorhof am Haus des Herrn. Und die Leviten nahmen es und trugen es hinaus zum Tal Kidron. Sie gingen alle in das Allerheiligste und holten den ganzen Schmutz heraus. Wir haben viele Vorurteile, Bitterkeit und falsche Überzeugungen in uns. Und nicht nur das, wir haben Panikattacken und Ängste, Sorgen und üble Gedankenbilder. Üble Gedankenbilder sind so real für Menschen mit Depressionen. Wenn sie in ihre Zukunft sehen, sehen sie nur schlechte Prognosen. Vielleicht malen sie sich sogar ihre eigene Beerdigung aus oder stellen sich vor, wie ihr Mann eine andere Frau heiratet oder ihre Frau einen anderen Mann. Viele Menschen, die unter Depressionen leiden, sehen alle möglichen falschen Dinge. Sie sind auf dem falschen Kanal. Aber für sie ist das real. Macht euch nie über jemanden lustig, wenn er euch sagt, dass er unter Depressionen leidet. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Weist sie auf Gottes himmlische Waffe hin. Sie brachten den ganzen Schmutz, all die Panikattacken hinaus. Für uns sind das diese Dinge, okay? Und auch die Ursache für die Krankheiten, alle diese Gehirnfakten, das alles brachten sie hinaus. Dann kamen sie an den heiligen Ort. Das dauerte ein paar Tage. Vers 17. Und zwar begannen sie mit der Heiligung am ersten Tag des ersten Monats. Und an welchem Tag? Am achten Tag desselben Monats kamen sie in die Vorhalle. Da ist wieder die Vorhalle. Die Vorhalle des Herrn. Und sie heiligten das Haus des Herrn 8 Tage lang. Und am 16. Tag des ersten Monats wurden sie fertig. Nachdem sie den Unrat und die Unreinheit beseitigt hatten, kamen sie am 8. Tag zur Tür der Vorhalle, richtig? Und dann heiligten sie weitere 8 Tage lang den ganzen Tempel. Das waren insgesamt 16 Tage. Als Gott mir das vor vielen Jahren in den frühen 2000ern zeigte, betete ich tatsächlich 8 Tage lang. Und am 8. Tag fragte ich mich, hat sich etwas verändert? Nichts. Ein trockener Mund. Eine schwere Zunge. Aber etwas war passiert. Das war das Jahr, in dem das SARS-Virus auftauchte. Und unsere Gemeinde hat es durch die Gnade Gottes gut überstanden. Die Menschen versammelten sich nicht gerne mit vielen anderen in einem Raum, wenn die Klimaanlage abgestellt ist. Wisst ihr das noch? Das nächste, an das ich mich ein paar Jahre später erinnere, ist, dass sich Peng die Türen für unseren internationalen Dienst geöffnet haben. Ich schrieb Bücher. Peng, ich war im Fernsehen. Wie ich schon sagte, man kann im Fernsehen sein, aber das bedeutet nicht, dass das gut ist. Es geht nur mit Gott. Aber ich betete für die Zukunft, ohne es überhaupt zu wissen. Und ich bereitete mich vor. Ich wurde von einer Person, die immer nervös war, wenn sie vor Menschen stand, zu einer Person, die Gott gebrauchen konnte. Danke für das eine Amen. Ich schätze das. Es kam irgendwo von dort. Herr, segne diese Schwester. Zumindest eine Person liebt mich. Ich war fast versucht, deprimiert zu sein. Es war bereits eine Panikattacke im Anzug, aber du hast sie verhindert, Schwester. Danke. Danke, dass du die Tür deiner Lippen geöffnet hast. Ist euch aufgefallen, dass die Türen der Tempel heute verschiedene Farben haben? Viele von ihnen sind rot. Manche auch orange. Wovon sprichst du, Pastor Prinz? Es ist in Ordnung, Pastor Mark, du wirst es gleich verstehen. Gut, innerhalb von 8 Tagen passierte etwas. Es geht also nicht um das Gefühl, nicht das Gefühl. Aber plötzlich merkt ihr, dass Gott sich mit eurem Stress, euren Sorgen und Ängsten und eurer Unruhe befasst. Und das lange, bevor er sich um euren körperlichen Zustand kümmert. Ich kann nur sagen, in früheren Zeiten hätte ich das alles nicht durchstehen und tun können, ohne total unter Stress zu stehen. Aber heute spüre ich das Gewicht und die Last und die Verantwortung, Geld für dieses Gebäude und andere Dinge zu beschaffen, nicht mehr. Weil ich gelernt habe, im Geist zu beten und dann loszulassen. Gut, ich bin nicht perfekt. Ihr könnt meine Frau fragen. Ich muss genauso daran erinnert werden wie ihr, dass das eine Waffe von Gott ist. Amen. Okay, ich helfe euch noch ein weiteres Mal. Vielleicht gebraucht Gott meine Worte, um viele zu segnen. Okay, ein Amen dazu bitte. Okay, preist Gott. Ich gebe euch noch ein drittes Mal, okay? Ein drittes Mal. Hast du mich lieb, Petrus? Okay, lassen wir es gut sein. Also, 16 Tage. Verbeißt euch nicht in die 8 Tage, okay? 8 ist die Zahl des Neuanfangs. Sie begannen mit der Tür und gingen hinein, aber es brauchte Zeit, den Unrat zu beseitigen. 1. Tag, 2. Tag, 3. Tag. Ihre Körper sind immer noch dieselben, auch ihre Umstände immer noch. Gut, es braucht ein paar Tage. Wir wollen alles sofort. Viele von uns sagen, sprich voller Glauben an Gott zu dem Berg, zweifle nicht und es wird passieren. Ja, aber manche Menschen finden es schwierig, zu dem Berg zu sprechen. Gott ist so liebevoll, dass er uns noch eine andere Möglichkeit gegeben hat, den Berg anzugreifen. Wollt ihr wissen, welche? Trag den Berg Stück für Stück ab. Das ist mein Ernst. Das ist eine neue Waffe. Was glaubt ihr, was das ist? Jesaja 41. Siehe, ich mache dich zu einem neuen, scharfschneidenden Dreschwagen mit Doppelschneiden versehen. Der Dreschwagen im damaligen Israel ist so ähnlich wie ein Schneepflug. Er ist flach, aber unten sind Steine. Da sind 4 Planken und darunter wurden die Steine eingelegt. Und wenn Erntezeit war, ließen sie den Wagen von Kühen über das Getreidefeld ziehen. Und dann trennte es sich in die Schalen, die Spreu vom Korn. Die Spreu trennt sich vom Weizen. Versteht ihr? So funktioniert das. Aber Gott sagt, siehe, ich mache dich zu einem neuen, sagt alle neu, zu einem scharf schneidenden Dreschwagen mit Doppelschneiden versehen. Das Wort, das hier mit Doppelschneiden übersetzt wurde, ist sehr interessant. Pifiyot. Es kommt aus dem Hebräischen und bedeutet wörtlich ein zweischneidiger Mund. Es wird noch ein weiteres Mal in den Psalmen benutzt, wo es heißt, das Lob Gottes sei in ihrem Mund und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Wenn ihr also in Zungen betet, ist das wörtlich ein zweischneidiges Schwert. Und Gott sagt, das ist ein neues Instrument, das am Pfingsttag gegeben wurde. Richtig? Seht euch das an. Zurück zu Jesaja 41. Du wirst Berge zerdreschen. Das sind eure Krankheiten, eure Schulden, Berge, eure Herausforderungen in Beziehungen, was auch immer. Du wirst Berge zerdreschen und zermalmen. Und Hügel der Spreu gleich machen. Du wirst sie worfeln. Kennt ihr das Wort worfeln? Zu dieser Zeit gingen sie auf Hügel oder Berge und hatten eine Wurfgabel dabei. Damit warfen sie die Stängel des Getreides in die Luft und der starke Wind trennte wiederum die Spreu vom Weizen, weil die Spreu sehr leicht war. Der Weizen fiel herunter. Er fällt herunter und die Spreu wird weggeblasen. Gott sagt also, wenn ihr in anderen Sprachen betet, ist euer Problem am 1. und am 2. Tag immer noch da, sogar ein paar Wochen lang. Aber ihr drescht es nieder. Und dann eines Tages stellt ihr fest, dass es weg ist. Mehr müsst ihr nicht tun. Es ist weg. Genau das steht hier. Du wirst sie worfeln, und der Wind wird sie davontragen, und der Sturmwind wird sie zerstreuen. Du aber wirst fröhlich sein in dem Herrn und dich des Heiligen Israels rühmen. Erstaunlich, oder? Ich habe das noch nie in einer Predigt über das Zungengebet gehört. Das habe ich vor vielen Jahren verstanden. Der Herr sagte zu mir, das steht für das Beten in anderen Sprachen. Eines Tages, als ich das im Hebräischen studierte, entdeckte ich, dass das Wort Dreschwagen tatsächlich zweischneidiger Mund bedeutet. Das ist auch eine Möglichkeit, den Berg anzugreifen. Betet jeden Tag im Geist. Amen. Gut, zurück zu Hiskias Geschichte. Wir kommen zum Ende. Sie kamen in die Vorhalle des Herrn und am 16. Tag des ersten Monats wurden sie fertig. Erinnert ihr euch, dass ich euch gesagt habe, ihr sollt die Vorhalle im Gedächtnis behalten? Schauen wir uns die Vorhalle an. Salomos Tempel. Okay, das ist ein kleines Modell des Heiligen Landes. Man sieht es noch heute in Israel. So sah es zur Zeit von Jesus aus. Wo ist nun Salomos Vorhalle? Hier. Zuerst einmal das östliche Tor. Könnt ihr das sehen? Salomos Vorhalle führt hier ganz herum. Es ist ein Säulengang. Seht ihr die Säulen? Dort lehrten die Rabbis, dort lehrte Jesus und so weiter. Sie führte also ganz herum. Aber seht euch das an, hört genau zu. Als die Babylonier später kamen, rissen sie den Tempel ein, sie brannten ihn nieder und zerstörten ihn. Und der einzige Teil des Tempels, der übrig blieb, war der vordere Teil, Salomos Vorhalle. Das ist der einzige Teil, der übrig blieb, das östliche Tor. Und als Jesus kam, das war nach den Babyloniern, ging er in diese Vorhalle. Johannes 10. Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt. Und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel, wo? In der Halle Salomos umher, dem einzigen Teil, der noch stand. Warum in Salomos Halle? Dort passierten alle Wunder. Die Zeit wird knapp. Also, in Johannes 10 findet ihr den Vers, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Jesus verfluchte übrigens den Feigenbaum, erinnert ihr euch? Er sprach über gottgefälligen Glauben und dass wir zu dem Berg sprechen sollen, damit er sich hinweghebt. Und was tat er dann? Gleich nachdem er den Feigenbaum verflucht hatte, ging er nach Jerusalem. Was tat er dort? Er reinigte den Tempel. Er nannte sie Räuber und Diebe und trieb sie aus dem Tempel. Und er sagte, mein Haus ist ein Gebetshaus. Vergesst nicht, er hatte den Feigenbaum verflucht. Nachdem er den Tempel gereinigt hatte, ging er wieder hinaus. Und was passierte dann? Petrus sagte, sieh den Feigenbaum an, er ist verdorrt. Dann lehrte Jesus sie über gottgefälligen Glauben. Denkt daran, wenn ihr zu eurer Krankheit, zu eurem körperlichen Zustand sprecht, seht ihr vielleicht nicht sofort Ergebnisse. Dann betet weiter im Geist. Wie wir bereits gesehen haben, wir wissen nicht, wie lange es dauert. Das liegt an Gott, aber wir wissen, dass wir die Manifestation sehen werden. Amen. Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Versteht ihr das soweit? Wenn ihr alles gereinigt habt und im Geist betet, merkt ihr plötzlich, dass es euer geistiges Reich beeinflusst, euer seelisches und euer emotionales Reich. Und euer Körper wird der letzte Teil sein, der berührt wird. Der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Hört ihr zu? Ihr seht auf eure Krankheit, euren Berg. Und plötzlich ist das Symptom vielleicht schon klein. Es wird weniger. Und eines Tages merkt ihr, dass es einfach weg ist. Dass es so leicht war. Die letzten beiden Verse zum Schluss. Salomos Vorhalle. Apostelgeschichte. Erinnert ihr euch an den lahmen Mann an der schönen Pforte? Manche Gelehrte glauben, dass die schöne Pforte das östliche Tor ist, das Tor, das versiegelt ist. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Schauen wir nochmal das östliche Tor an. Das östliche Tor ist versiegelt und das ist Salomos Vorhalle. Von der schönen Pforte glauben manche Gelehrte, dass sie das östliche Tor sei. Dort war der lahme Mann. Und es ergibt Sinn, dass der einzige Teil, der noch steht, dieser Teil hier ist. Und der letzte Vers. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig beisammen. Wo? In der Halle Salomos. Es scheint, als würde Gott sagen, wenn du im Geist betest und wieder herauskommst, wirst du in die Vorhalle kommen. Und das ist der Ort, an dem Wunder passieren. Die Tür ist offen. Denkt daran, die Türen der Vorhalle wurden von König Hiskia als erstes geöffnet. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle, lasst uns das alle zusammen sagen, die alle geheilt wurden. Wie viele? Die alle geheilt wurden. Ich glaube, wenn wir im Geist beten, werden wir schließlich alle geheilt werden. In Salomos Vorhalle werden Zeichen und Wunder geschehen. Und nicht nur das. Der Respekt wird in den Dienst zurückkehren und viele, viele Seelen werden gerettet werden. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte schließen, einer wahren Geschichte, okay? Ich habe euch vorhin von einem Experiment erzählt und will mit einem anderen Experiment schließen. Dieses wurde vor vielen Jahren von Dr. Carl Peterson in Oklahoma durchgeführt. Übrigens, falls ihr euch später die Studie von vorhin ansehen wollt, gebt einfach Zungenrede medizinische Studie ein. Sie wurde schon 3,5 Millionen Mal angeklickt. Ihr seht dort Bilder von dem Arzt und seinen Experimenten. Aber dieses ist ein anderes Experiment und mit diesem werde ich schließen. Dr. Carl Peterson ist Gehirnspezialist und er hat Menschen untersucht, die in Zungen beten, aber diesmal nicht anhand des Blutflusses. Er hat untersucht, was dabei im Gehirn freigesetzt wird, also die chemischen Substanzen wie Adrenalin und so weiter. Und was fand er heraus? Was passiert, wenn Menschen in Zungen beten? Dr. Carl Peterson fand heraus, dass zwei chemische Substanzen im Gehirn freigesetzt werden. Und diese stammen aus einem Teil des Gehirns, das keinen anderen bekannten Nutzen hat. Ich habe euch gesagt, dass immer noch Neues über das Gehirn entdeckt wird. Wisst ihr was? Diese beiden chemischen Substanzen geben dem Immunsystem Auftrieb. Ich kenne diese Statistik schon seit Jahren, um 35-40%. Unser Immunsystem erhält einen Auftrieb von 35-40%. Wer kann euer Immunsystem um 35-40% stärken? Selbst mit einem Tumor im Körper oder Krebs gibt es Menschen mit derselben Erkrankung, die nach 10 oder 20 Jahren immer noch am Leben sind. Warum? Ihr Immunsystem ist stärker. Menschen hatten SARS, viele sind nicht gestorben. Das Immunsystem. Ich glaube, Gott hat euch kein Geschenk gegeben, das nutzlos ist, wie manche dieser konfessionellen Prediger sagen. Das ist keine Gabe, von der man sagen kann, wie sie, du kannst sie haben, aber du musst sie nicht haben. Sie wurde am Pfingsttag ausgegossen und sie ist eine Gabe, die die wunderbaren Werke Gottes verkündet. Vertraut mir, ihr werdet die wunderbaren Werke Gottes sehen. Preist ihn, Halleluja, danke Jesus. Bitte steht jetzt auf. Ich lasse euch gleich gehen, aber vorher will ich, dass ihr alle in den Fluss des Sprachengebets kommt. Es wird nicht lange dauern, okay? Nummer 1, seid euch eurer Rettung sicher. Ich möchte jetzt für alle beten, die Jesus noch nie als ihren Retter und Herrn angenommen haben. Und dann werde ich euch in diese himmlische Sprache hineinführen, okay? Setze dein Vertrauen auf Jesus. Christus hat unsere Sünden getragen. Glaube an ihn und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Also, sprich mir nach. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Geschenk deines Sohnes, der für meine Sünden gekreuzigt wurde, der für meine Rechtfertigung von den Toten auferweckt wurde. Jesus Christus ist mein Herr und mein Retter. Christus kam, um die Sünder zu retten. Ich bin ein Sünder. Und heute bin ich gerettet. Jesus Christus ist mein Herr und Retter. Danke, Vater, ich bin kein Sünder mehr. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin ein Kind Gottes, überaus gesegnet, tief geliebt. In Jesu Namen. Nun, hört zu, ich werde für euch beten. Jesus sagte, wenn ein Kind seinem Vater um Brot bittet, wird der Vater ihm einen Stein geben? Wenn es um einen Fisch bittet, wird der Vater ihm eine Schlange geben? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Seid ihr bereit? Gut, wir werden ihn alle bitten, okay? Auch die, die bereits in Zungen beten. Ihr werdet frischer und befreiter beten als je zuvor. Es ist an der Zeit, den Unrat hinauszuräumen in Jesu Namen, die Türen zu öffnen und in Salomos Vorhalle zu kommen. Nun kommt, seid ihr bereit? Gut, hebt alle eure Hände, überall. Das gilt auch für alle, die den Gottesdienst erst später sehen. Das ist außerhalb der Zeit. So wie Gottes Salbung auf allem außerhalb der Zeit ist. Wo immer du gerade zusiehst, tu dasselbe in Jesu Namen. Sag, himmlischer Vater, ich vertraue darauf, dass du mir jetzt die Taufe des Heiligen Geistes gibst. Überflute mich, erfülle mich, taufe mich mit dem Heiligen Geist. Jesus wurde verherrlicht, deshalb wurde der Heilige Geist gegeben. Und ich empfange jetzt deinen Heiligen Geist im Überfluss. In Jesu Namen. Amen. Zählt bis drei und dann öffnet euch für die himmlische Sprache. Eins, zwei, drei. Zendro bakara bashantara bahayala masantara mahantai. Soriala bakabara bak. That's right. Das ist gut. Und weiter. Jetzt werdet lauter. Shirabakantara bahantara bakai. Now. Und jetzt sprecht leise. Ihr könnt das bei der Arbeit tun und zu Hause, wenn andere um euch herum sind. Die Bibel sagt, jeder rede für sich selbst und für Gott. Leise. Ihr habt die Kontrolle. Hört zu, ihr habt die Kontrolle. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Wenn ein böser Geist übernimmt, habt ihr keine Wahl. Er lässt euch kreischen und schreien. Aber der Heilige Geist stoppt, wenn ihr stoppt. Das bedeutet, er wird euch nicht zwingen. Er ist ein Gentleman. Ihr könnt nicht darauf warten, dass der Heilige Geist euren Mund öffnet. Ihr müsst es selbst tun. Ihr redet, er gibt euch die Sprache. So wirkt Gott. Böse Geister werden euch zwingen. Aber das ist nicht Gottes Weg. Deshalb ist das die Gabe des Heiligen Geistes. Wir werden jetzt ohne Musik in Zungen singen. Das ist wunderbar. Vor allem, wenn ihr gestresst seid. Lernt, in Zungen zu singen, okay? Vielleicht fangt ihr lieber im Bad damit an oder wo auch immer. Aber fangt an, im Geist zu singen. Etwa so. Oria la masere re re re la lantai, ora seria la mante iria la mantara matai, iria la mantore ira la masandara mantai, ere re re sere ira mantore re, sere re re na mara mantoro masanta, iria la masandara mantara matai. Okay, ihr könnt aufhören. Ihr seht, ihr könnt aufhören, richtig? Ihr könnt anfangen und aufhören, wann immer ihr wollt. Es gehört euch. Es muss ein Fluss sein, der nie aufhört. Es macht nichts, wenn ihr eine Weile herumstottert. Stottert weiter. Wenn ihr treu von ein, zwei Silben Gebrauch macht, gibt Gott euch mehr. Und dann gibt er euch noch mehr. Ihr seht, ihr könnt ohne Musik singen, denn am Montag wird sie nicht da sein, okay? Dann macht ihr die Musik. Ihr könnt im Geist singen. Eure Frau schimpft mit euch. Eure Frau sagt euch, dass eure Schwiegermutter kommt. Gott segne euch, hebt eure Hände überall. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich in der kommenden Woche, dich und deine Lieben. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir und den Deinen seinen wunderbaren Shalom. Heil und Frieden. In Jesu Namen. Amen. Lass es nie aufhören. Amen. Gott segne euch.